Was kann das für eine Droge sein, die du zu dir nimmst, von der du glaubst, dass dein Wille die Welt bestimmt? Du lebst in einem Traum, in dem du dich als Prinz beschimpfst und du deinen Körperteilen nette Fantasienamen gibst. Verschon mich mit dem Mist, den deine Anwesenheit mit sich bringt, und lass deinen giftigen Unsinn bitte in dir drin. Ansonsten folgt auf mir gerade einen Haken auf dein Kinn, dann wirst du sehen, dass ich nicht so cool und easy bin. Ich weiß, ich sehe aus wie ein milder Moldawier, und du als Arier willst mich eigentlich vernichten wie die Indianer von den Spaniern. So spare ich mir den Versuch, dich zu mögen, und unterstütze jeden Versuch, dich zu töten. Du magst schwarz und weiß, was nicht heißt, dass du Schwarze leiden kannst. Du hast leibliche Angst vor dem großen schwarzen Mann, und so nimmst du dir Parasit, ein Beispiel am Kuckucksklan. Wenn's nach euch ginge, finge der Holocaust von vorne an. Ich für meinen Teil führe immer einen Ball dabei, falls deinesgleichen mich angreifen wollen, zu zweit oder allein. Es bleibt dabei, für Verteidigung brauche ich keine Polizei. Die Schweine sind sowieso bei jedem Pogrom mit dabei. Weit, weit weg ist die Welt, die ich will. Weit, weit weg ist die Welt, in der ich chill. Weit, weit weg ist die Antwort auf die Frage, warum ich diese ganze Scheiße noch ertrage. Weit, weit weg ist die Welt, die ich will. Weit, weit weg ist die Welt, in der ich chill. Weit, weit weg ist die Antwort auf die Frage, warum ich diese ganze Scheiße noch ertrage. Um Ruhe zu finden, muss ich auf eine Insel fahren, die es dich gibt. Ich werde von Ignoranz gekickt und von Arroganz erstickt. Es blickt wohl keiner die Verbindung zwischen Kapital und Armut. Alle glauben, was der Staat sagt, heißt Hoffnung und Mut. Nix da, fang mal den Fixer, ob die fetten Wichser im Parlament sein Elend erkennen. Oder ist da was anderes im Spiel als die Würde des Menschen, wenn sie Gesetze lassen, die unser aller Leben lenken? Ich denke nicht daran, meine Stimme abzugeben, um mich dann zu wundern, dass sie mir meine Rechte wegnehmen, mich mit meinem eigenen Geld betrügen und bescheißen und so beweisen, dass sie alle auf ihr Gewissen scheißen. Demokratie steht heute für Gewalt und tote Kinder. Sie wollen keine Inder, nur ausgebildete Internet-Experten, die ihre Pornoseiten verwerten, auf denen sie ihre eigenen Kinder entehrten. Dass Gewalt keine Lösung ist, wurde mir schon früh eingetrichtert. Wieso gibt's dann Bullen, die uns überall einschüchtern? Wenn wir auf die Straße gehen zu singen und zu tanzen, meinen sie, sie müssen uns hassen und mit Videos überwachen. Weit, weit weg ist die Welt, die ich will. Weit, weit weg ist die Welt, in der ich chill. Weit, weit weg ist die Antwort auf die Frage, warum ich diese ganze Scheiße noch ertrage. Weit, weit weg ist die Welt, die ich will. Weit, weit weg ist die Welt, in der ich chill. Weit, weit weg ist die Antwort auf die Frage, warum ich diese ganze Scheiße noch ertrage. Weit weg ist die Welt, die ich will. Weit, weit weg ist die Welt, in der ich chill. Weit, weit weg ist die Antwort auf die Frage, warum ich diese ganze Scheiße noch ertrage. Weit, weit weg ist die Welt, die ich will. Weit, weit weg ist die Welt, in der ich chill. Weit, weit weg ist die Antwort auf die Frage, warum ich diese ganze Scheiße noch ertrage. Weit, weit weg ist die Welt, die ich will. Weit, weit weg ist die Welt, in der ich chill. Weit, weit weg ist die Antwort auf die Frage, warum ich diese ganze Scheiße noch ertrage. Weit, weit weg ist die Welt, die ich will. Weit, weit weg ist die Welt, in der ich chill. Weit, weit weg ist die Antwort auf die Frage, warum ich diese ganze Scheiße noch ertrage.